town in a land where the skies were blue in the middle of the pouring rain. Everybody was happy, energy shining down on me. Yeah, I got a first class ticket, feel as good as a boy can be. I'm raving, I'm raving, I'm raving till the sweat sets flow down off me. I'm raving, I'm raving. Do I really feel the way I feel? Yes! Tournee ruhen zu lassen. Aber dann ist mir doch wieder der Verdacht gekommen, dass vielleicht der eine oder andere nur wegen dieses Liedes gekommen ist. Und er geht dann traurig nach Hause, weil ich es nicht gesungen habe. Und dann denke ich mir,

den Monat auf Vegas, auf Blue. Und nimmst du schöne blaue Arme, du, du, du. Nimmst du schöne blaue Arme, du. Und nimmst du schöne blaue Arme, du, du, du. Nimmst du schöne blaue Arme, du. Pipi, wer wird den Monat auf Vegas, auf Blue. Und nimmst du schöne blaue Arme, du, du, du. Nimmst du schöne blaue Arme, du. Und nimmst du schöne blaue Arme, du, du, du. Nimmst du schöne blaue Arme, du. In den Knie. Ja und dann. Ja und dann. Oh nein, es schiebt uns. Ja und dann. Steht ihr vor ihr mit dem Frosch im Häuschen. Schwammel in den Knie. Mit dem Frosch im Häuschen. Schwammel in den Knie. Ja, dieser Titel war sicherlich nicht schwer zu erraten. Wir geben den Leuten noch ein bisschen Zeit, ein paar Anrufe haben wir schon. Wir werden also heute leider losen müssen, das heißt leider zum Glück eigentlich. Ja, Jessica, du hast, glaube ich, heute auch noch einen Musikwunsch mitgebracht, den wir ganz gerne für dich spielen möchten. Vielleicht sagst du ihn selbst mal an. Ja, ich wünsche mir das Lied Warum von der Gruppe Tic-Tac-Toe und möchte damit grüßen meine Familie und die 5. Klasse der Deutschen Schule El Paso. Uns gehörte die Welt und dafür brauchten wir kein Geld. Wir haben uns einfach treiben lassen. Wir wollten nichts verpassen. Wir wollten nicht so werden wie die Leute, die wir hassen. Nur ein Blick von dir und ich wusste genau, was du denkst, was du fühlst. Dieses große Vertrauen unter Frauen, das hat mich umgehauen. Es war völlig klar, ich konnte immer auf dich bauen. Keine Party ohne uns, immer mitten rein. Da zu sein, wo das Leben tobt, ohne jedes Verbot. Sie war geil, diese Zeit, wir waren zu allen bereit. Und wenn ich heute daran denke und es tief in mir schreit, tut es mir leid, dass ich nicht härter zu dir war. Denn ich ahnte die Gefahr, sie war da, sie war nah, sie war kaum zu übersehen. Doch ich wollte nicht verstehen, der Wind hat sich gedreht, es ist zu spät. Zum Lachen, doch du musstest sie ja machen. Ich stand nur daneben, konnte nicht mehr mit dir reden. Alles, was du sagtest, war, das ist mein Leben, das gehört mir ganz allein. Und da möchte ich keiner ein. Lass es sein, das schränkt mich ein. Ich sah dir in die Augen, sie waren tot, sie waren leer. Sie konnten nicht mehr lachen, sie waren müde, sie waren schwer. Du hattest nicht mehr viel zu geben, denn in deinem neuen Leben hattest du dich voll und ganz an eine fremde Macht ergeben. Geld, Geld, Geld. Geld hast du dich gequält, um es zu bekommen. wie gewonnen, so zerronnen. Dafür gingst du auf den Strich, aber nicht für dich, sondern nur für deinen Dealer mit dem Lächeln im Gesicht. So schrecklich schwer mit Frauen, denn Dicke sind nicht abgesagt. Doch müssen Dicke auch Karriere machen. Und darum bin ich froh, dass ich kein Dicker bin, denn Dick sein ist eine Quälerei. Ja, ich bin froh, dass ich so nahe bin, denn ich bin an den Beinen zusammen. Close your eyes and you will find

Stress, da kommt der Jumbo rein. Ich dreh die Schranke zu und ich glaub, ich küsse ein Schwein. Bang, bang, sagt wer da? Bang, bang, der sagt, ich bin's. Ich denk, kennst du doch mit diesem Wasserkopf. Das ist doch der aus diesem Film vom anderen Stern. Der sagt, Willem, ich sag, wat? Der sagt, Willem, ich sag, wat? Er sagt, Willem, ich sag, wat? Der sagt, Willem, ich sag, was willst du denn, ey? Nach Hause. Und ich denk noch so, jetzt rufst du Major Tom. Da sitzt der Kleine sich glatt auf mein Telefon. Und inzwischen kommt auch schon die Boeing rein. Und ich dreh mich um und denk, mich ist schon wieder ein Schwein. Denn statt einem Telefon stehen da plötzlich 1000 Stück. Und ich schrei den Kleinen an, bring die sofort zurück. Da tippt der Kleine mich mit seinem Leuchtfinger an und sagt, ab morgen bist du Captain bei der Bundesbahn. Ich sag, Willem, ich sag, wat? Der sagt, Willem, ich sag, wat? Er sagt, Willem. Der sagt, Willem, ich sag, was willst du denn, ey? Er sagt, Willem, er sagt, was? Er sagt, Willem, er sagt, was? Er sagt, Willem, er sagt, was? Hey! Nach Hause telefonieren. Du Junge, hier ist nichts mit umsonst telefonieren. Ich bin doch nicht der Schwarzschilling. Leih dir doch ein paar Luftballons von Nina, da kommst du auch ganz schön hoch mit. Leading and the champion in second. It looks like Rusty's bid has failed.